Die schöne Brücke von Friedrich von Schiller. Unter mir, über mir rennen die Wellen, die Wagen, und gütig gönnte der Meister mir selbst, auch mit hinüber zu gehen.